Er verspricht lang zu werden, dieser gespenstische Krieg mit zensierten Meldungen beider Seiten. Erfolge werden den Korrespondenten angedient in Wort und Bild, Opfer werden, wenn nicht verschwiegen, so doch kleingeschrieben. Wie auch immer, je länger der Krieg dauert, desto unsicherer werden die arabischen Teilnehmer an der weltweiten Anti-Irak-Koalition. Aus Amman, Ulrich Tilgner. Irak hat am Abend eine weitere Scud-B-Rakete auf die saudi-arabische Stadt Dahran abgefeuert. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums erklärte, die Rakete habe jedoch ihr Ziel verfehlt und sei im persisch-arabischen Golf eingeschlagen. Im Scheichtum Bahrain und in den Ostprovinzen Saudi-Arabiens war für kurze Zeit Luftalarm ausgelöst worden. In der vergangenen Nacht hat Irak 10 Raketen auf die Hauptstadt Riad und die Ölstadt Dahran abgeschossen. Nach US-Angaben waren 9 von ihnen in der Luft durch Patriot-Raketen zerstört worden und die 10. ins Meer gestürzt. In Radio Bagdad hieß es am Abend, alle mobilen Abschussrampen, von denen die Scud-Raketen in der vergangenen Nacht abgefeuert worden waren, seien sicher in ihre Stellungen zurückgekehrt. Den Luftgeschwadern der alliierten Truppen ist es trotz ihrer 8.100 Einsätze bisher nicht gelungen, die irakischen Raketen auszuschalten. Rund um die Uhr setzten die Alliierten ihre Luftangriffe auf den Irak fort, obwohl Irak am Mittag erklärt hat, Piloten, die in den vergangenen Tagen gefangen genommen worden waren, seien in strategische Ziele einquartiert worden. Der Luftkrieg dürfte auch in den kommenden Tagen weitergeführt werden. Unterdessen nähern sich die Bodentruppen der Alliierten weiter der kuwaitischen Grenze. Ein Angriff zur Vertreibung der irakischen Truppen aus dem besetzten Scheichtum zeichnet sich jedoch nicht ab. Erstmals nahmen US-Artillerieverbände in den vergangenen Stunden jedoch irakische Stellungen unter Beschuss. Über die Zahl der Opfer im Irak seit Ausbruch des Krieges gibt es weiterhin keine verlässlichen Angaben. Die von irakischen Oppositionsgruppen genannten Zahlen schwanken zwischen 4.000 und 100.000. Vor allem die Bombenabwürfe auf Ziele in den Vororten von Bagdad und in die nordirakischen Städten Kirkuk und Mosul sollen eine hohe Zahl von Toten auch unter der Zivilbevölkerung gefordert haben. Die Demokratische Partei Kurdistans, die seit Jahren bewaffnet gegen die Zentralregierung in Bagdad kämpft, hat 4.000 Tote gemeldet. Ayatollah Modarresi, ein Sprecher der irakischen Schiitenopposition, meinte in Damaskus, seit Beginn des Krieges seien 70.000 Soldaten und 30.000 Zivilisten getötet und verletzt worden. Diese Angaben lassen sich nicht überprüfen, da es vor allem über Opfer in den irakischen Provinzstädten keine Berichte gibt. Zudem ist die Schätzung der Zahl von Toten und Verletzten nicht möglich, da die irakische Militärführung nur irreführende Angaben veröffentlicht und das alliierte Oberkommando Fragen über die Zahl der Opfer auf irakischer Seite nicht beantwortet. Trotz der anhaltenden Bombenangriffe auf Bagdad gelingt es den Behörden, eine minimale Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Wasserleitungen sind bereits seit Tagen stillgelegt, Trinkwasser wird mit Tankwagen ausgefahren. Der Brotmangel nimmt in den verschiedenen Stadtteilen zu. Ein großer Teil der 4 Millionen Bewohner der Hauptstadt ist aufs Land geflohen. Ulrich Tilgner war das aus Amman. Die irakische Kriegsführung hat heute Fernsehbilder lanciert, die Gefangene zeigen, angefügt die Ankündigung, sie würden an militärisch wichtige Punkte verlegt als, und da kommt das schlimme Wort wieder, menschliche Schutzschilde. Dies hat in den Vereinigten Staaten natürlich Empörung ausgelöst. Aus Washington Gunnar Schulz-Burkel. Präsident George Bush meinte, so wie der Irak seine Gefangenen behandelte, begehe er eindeutig ein Kriegsverbrechen. Kaum aus Camp David zurück, wo er das Wochenende verbracht hatte, sagte Bush zu Journalisten vor dem Weißen Haus: It is very clear that this is a direct violation of the every convention that protects prisoners. Es ist ganz eindeutig, das hier ist eine klare Verletzung jeder Konvention, die sich um den Schutz von Gefangenen kümmert. Am Wochenende hatte der Irak Videoaufnahmen im Fernsehen vorgeführt, die eine Reihe von Piloten zeigten, die über Kuwait und dem Irak abgeschossen worden waren. Bereits am Vormittag hatte sich Verteidigungsminister Dick Cheney im US-Fernsehen zu den Kriegsgefangenen geäußert. Er erinnerte den Irak daran, dass der die Genfer Konvention mit unterschrieben habe. Der Luftkrieg gegen den Irak soll mit unveränderter Intensität fortgesetzt werden, meinte Cheney. Daran würden auch die als Schutzschilde benutzten Kriegsgefangenen nichts ändern. Militärexperten befürchten, dass die Gefangenen von irakischen Soldaten gefoltert worden sind. Präsident Bush, sichtlich verärgert, sagte dazu am Nachmittag: I would make the strongest appeal that these people be treated properly, that they be given the treatment that is accorded to them under the international conventions. Ich appelliere daran, dass die Gefangenen richtig behandelt werden. Ihnen steht eine Behandlung nach einer internationalen Konvention zu. Diese Behandlung ist nicht gemacht worden. Amerika ist deshalb wütend und der Rest der Welt auch. Ich habe bereits mit unseren Koalitionspartnern darüber gesprochen und es wird auf die Irakis zurückschlagen. Wenn Saddam Hussein denkt, dass diese brutale Behandlung unserer Piloten ihm weltweite Unterstützung bringen wird, irrt er sich gewaltig. Brutal treatment of pilots is a way to muster world support. He is dead wrong. Noch im Laufe des Abends soll es ein Treffen zwischen amerikanischen und irakischen Diplomaten in Washington geben. Einziges Thema, die Kriegsgefangenen. Nach US-Informationen werden 12 amerikanische Piloten und 9 der alliierten Streitkräfte vermisst. Der Irak spricht von mehr als 25 Kriegsgefangenen. Unterdessen flogen die Piloten der multinationalen Truppen mehr als 8.100 Einsätze gegen Ziele im Irak und besetzten Kuwait. Seit sich das Wetter für die Angriffe gebessert habe, so das Pentagon, müssten nicht mehr so viele Attacken abgebrochen werden. Die Suche nach mobilen Abschussrampen für Scud-Raketen geht unvermindert weiter. Verteidigungsminister Cheney musste eingestehen, dass der Irak über einige hundert Scud-Raketen verfüge und man bei weitem noch nicht alle zerstört habe. Während der letzten Tage hatte Präsident Bush mit Premierministern und Präsidenten von 7 verschiedenen Ländern telefoniert. Italienische Diplomaten erklärten, dass Bush gegenüber Premierminister Andreotti angekündigt habe, man werde sich um eine Lösung des Palästinenserproblems kümmern, sobald der Irak aus Kuwait vertrieben worden sei. Gunnar Schulz-Borkeln aus Washington. Es gehört nun schon zum täglichen Ritual, dass das amerikanische Verteidigungsministerium eine Pressekonferenz zur Kriegslage gibt. Für uns verfolgt Michael Groth diese Verlautbarungen. Er ist hier bei mir im Studio. Hier seine Zusammenfassung. Ja, auch am 5. Tag des Golfkrieges spricht man nach wie vor von einer erfolgreichen Kampagne, wie man das im Pentagon nennt. Allerdings lassen die optimistischen Töne doch etwas nach. Wir haben es in den Berichten aus Amman und von Gunnar Schulz-Borkel aus Washington ja gehört. Die Scud-Raketen, und zwar sowohl die aus Bunkern abgeschossenen, sowie die von mobilen Abschussrampen, machen nach wie vor große Probleme. Man hat sie lange nicht alle gefunden. Auch die irakische Flugabwehr ist nach wie vor intakt. Die Sprecher des Pentagon wurden natürlich nach den Schäden gefragt, die die ständigen Angriffe der multinationalen Flugzeuge im Irak und in Kuwait zurückgelassen haben. Darüber werden eigentlich wenige Aussagen gemacht. Das wird zum Teil auch auf das bislang doch recht schlechte Wetter zurückgeführt. Bei sehr niedriger Wolkendecke lassen sich die Wirkungen dieser Angriffe halt doch sehr schwer einschätzen. So heißt es jedenfalls im Pentagon. Zurzeit lasse sich aber eine leichte Wetterverbesserung in der Region beobachten. Der Sprecher des Pentagon gab sich zuversichtlich, dass ein lange andauernder Bodenkrieg dann doch vermieden werden kann. Nach wie vor fliege man Angriffe auf die republikanischen Garden im Süden Iraks und auf die Versorgungslinien, die nach Kuwait führen. Dass die irakischen Kommandostrukturen allerdings seien, so der Sprecher des Pentagon, noch lange nicht ausgeschaltet. Auch die irakische Luftwaffe hat sich bislang aus den Kämpfen weitgehend herausgehalten. Die multinationale Streitmacht hat bislang, so hieß es in dem Pentagon-Briefing, bislang 17 irakische Maschinen abgeschossen. Es kann also noch lange dauern, bis dieser Krieg beendet werden kann. Das hat ja auch Verteidigungsminister Cheney heute Mittag in einem Interview gesagt. Er sprach sogar teilweise noch vor Monaten. Zum Schluss, Herr Tatler, vielleicht noch eine Nachricht, die besonders die amerikanischen Soldaten am Golf erfreuen wird. Präsident Bush hat heute einen Erlass unterschrieben. Ein Erlass, der den Golf zur Kampfzone erklärt. Das bedeutet für die Soldaten Steuerermäßigung. We'll return to our Gulf War coverage in a moment. First, a look at other news from around the world. There are sounds of planes overhead. We don't know whose planes there are, but air raids. I'm scared. They're all waiting for some type of word. It has been a long night for us, a night none of us will ever forget. On Larry King Live tonight, are somewhere in Saudi Arabia, Colonel David Hackworth, the highest decorated military soldier living and author of About Face and reporting in Saudi Arabia for Newsweek. And joining us now from New York, Gary Sick, former staffer in the Carter administration at the National Security Council. Do you share, Gary, the optimism of Colonel Hackworth that this could be an air war period? Well, I have mixed emotions about his report. I certainly share his view that we don't know very much about what's going on. And I think that is an important caveat on absolutely anything else that we say. There's a lot we don't know. I do think that it has been an absolutely brilliant campaign, that the air has been extraordinarily effective, and that I think it will go on being very effective. The big question that remains in my mind is, how much will it, in fact, destroy their capacity to strike back when the moment comes? One way of looking at Saddam Hussein's strategy is to maybe to trivialize it, is the rope-a-dope strategy, that you basically stand there and take the best that the other guy has to offer on a first punch, and you reel back, and then you come back at him, surprisingly. And Saddam said yesterday precisely that that was what he intended to do. This is a country that was dug in and under bombardment from Iran for 8 years. Now, Iran's bombardment was nothing compared to what we're doing. But nevertheless, they have shown that they can hunker down and take a tremendous pounding. And they've had almost 10 years to dig in and to conceal their communications and so forth. So I think if we assume that it's sort of all over but the shouting, we're really making a mistake. And it may in fact be that, like it or not, the liberation of Kuwait has begun. Nobody's got it. CNN has been told that CNN has become a primary source of listening to the CNN reporters who are watching it. Charles Jaco, CNN reporter. From Baghdad, Sean Holloman will be here if you need us. I watch CNN. That's the world's intelligence service. The unique role CNN is playing. Watching CNN mesmerized. The best reporting that I've seen on what transpired in Baghdad was on CNN. Sirens were reportedly going off in Saudi Arabia. CNN's Charles Jaco is standing by. Charles, what can you tell us? Get your mask up. We've heard a couple of explosions, what may have been an outgoing Patriot ground-to-air missile, some reported airbursts that may have been an intercept of an incoming Scud missile. We're really not sure. All we know is that the air raid sirens have gone off, and we've heard the outgoing roar of at least one Patriot missile. We've heard some sort of airburst. We can't tell where it was from where we are right now. We're waiting to see what's happening. As you can hear, the air raid sirens are still going off around us. People are, strangely enough, used to it. This is the first one of these attacks that's taken place early in the morning, but they're not showing you anything other than what we've got now. What did you see there? Is that a missile going out? We're not quite sure. We can't show you anything else than what we're seeing right now because of military regulations. We are not allowed to show you where the missiles might be going, what direction they might be flying in, where the airburst might be taking place. There's obviously something going on. We heard another dull roar that shook things a little bit, and we're waiting to see what else is going on. Right now, that's about all we know, that something is happening. We're hearing pops and things shaking. But people are staying relatively calm around here. People evacuated in an orderly way to the shelters, but apparently there is something going on. The Patriot missiles, we're assuming they're Patriots, have gone outbound, and we've heard some explosions, that's about it for right now. We'll get back to you when we know something else. Something is happening here, and we're watching, we're scanning the skies for something else coming in, but right now we can't see much of anything, and frankly, this is what we can show you on television right now because of military restrictions from both the Saudis and the U.S. CD, if you need to take cover, I notice that you've got your gas mask in your hands. If you need to put it on, please do so. If you need to take cover, please do so. If you are able to take a question, did you think that the possible threat would be over because it is now morning there? It's what, just after 6 o'clock in the morning? The whole thing is everyone assumed that the threat would be over because it was early morning. But the thing about Saddam Hussein is that he has never done the expected. And right now we have, once again, been surprised with the unexpected, an air raid, an apparent attack, although we can't say what the outgoing missiles hit, at approximately 20 after 7 in the morning Saudi Arabian time. All the other attacks have occurred from 10 o'clock at night till 3, 4 in the morning. This is the first one to take place in eastern Saudi Arabia during the daylight hours. Now, that sound you hear behind me is the hotel warning siren. It is not the National Civil Defense siren. So people are looking up in the skies, scanning the skies to see what they can see. Do we see much of anything out there? Can we see much of anything? Okay, well, apparently there was some word of outgoing. Again, we cannot be specific about the direction. All right, we are now led to understand that there are also firings in another city in Saudi Arabia. CNN's Carl Rochelle is here with me. He just came up Crowe, I know we can't be very specific given these restrictions, but within those parameters, what did you see? Well, what I saw, I didn't see anything hit. I looked very almost straight above us. There is a vapor trail coming from my right to my left, and there's a cloud of something. It looks like it might have been an explosion, a cloud, my apologies for that. He's putting on a gas mask. There hasn't been any gas dropped here that we could tell. You smell anything? No. Oh. You may smell some of the fumes from a missile exhaust going off. The missiles use a rocket, a cordite, some sort of burning. And we just heard a little thump just then. But I have to apologize for that. I caught a whiff of something and felt momentarily dizzy. You're more experienced military affairs than I am, but it might have been a little gas from the rocket exhaust. There apparently wasn't anything. A lot of people have their respirators on just in case. You run to get down here. You, in my case, jumped out of bed hearing the air raid warning go on. You run down three flights of stairs to get out of here. It's probably 100 yards. You hyperventilate a little bit, and you're nervous. One thing we have to point out, just so people won't think people are panicking, most people are in their shelters. They've taken cover in their shelters, and in the time we've been in Saudi Arabia, I've not seen any evidence of panic in the streets or people running around. People are not exactly taking this as a matter of course, but there's been no wholesale panic or anything. People are taking orderly precautions to deal with the stuff that's going on right now. One American commander said the air war would last at least another 2 weeks. Today, the Defense Department released video of two Allied bombing raids. During one attack seen here, a camera inside the plane showed a bomb hitting a hydroelectric plant in Iraq. The U.S.-led air attack has been bombing Iraq and occupied Kuwait nonstop for 5 days. Iraq reported 14 raids late yesterday and early today. One big priority for the U.S.-led forces is destroying Iraqi Scud missile sites, especially the mobile ones. We think that there's been a great deal of damage done to the fixed Scud sites. I think that's what you're talking about. They're not really hardened. We haven't seen any missiles launched from those fixed sites. Remember, the fixed sites are just a scrape in the ground with a rail, so it's possible to go out and clean out the scrape and put another rail in. That may or may not have happened. I don't know, but I think what our dilemma is, and I think Mike would agree, are the mobile launchers. The Allied forces are stepping up their preparations for the ground campaign. Reporters at the front say they have seen munitions with trucks loaded with rockets and missiles and ambulances and armored vehicles and roads leading north of the Saudi desert. Baghdad said it's abiding by Geneva conventions and treating prisoners of war humanely, but the United States and other Allied countries disagree, pointing to this tape from Iraqi TV showing some captured Allied pilots clearly under duress. Iraq says it will use Allied POWs as human shields to deter attacks at key installations in Iraq and Kuwait. U.S. officials say that is yet another violation of the international code. The Geneva Conventions spell out a very clear protocol for countries that are under hostilities to follow. And in fact, Iraq is a signatory to the Geneva Convention, so it knows what those provisions are. And there are certain steps which it must take to notify the United States government of the fact that it holds prisoners of war. It has not done that. So we continue to list only Americans missing in action. U.S. officials say Iraq's hostage shield tactic will not work. An angry President Bush returned to Washington from Camp David today. He'd announced what he called Iraq's brutal treatment of the Allied airmen. He said he holds President Saddam Hussein personally accountable for any mistreatment of POWs. The State Department passed the message along to Iraq's charge d'affaires today as the United States issued another formal protest about the treatment of POWs. Britain's prime minister is condemning Iraq's plans to use POWs as human shields. John Major says that would be inhuman and illegal, and it would violate the Geneva Convention regarding treatment of prisoners of war. Today, Major briefed Parliament on the Gulf War and Iraqi defenses. It has sophisticated military communications. It has missiles. And it has chemical and biological weapons that Saddam Hussein has threatened to use. And as we well know, he has not scrupled to use chemical weapons in the past, even against his own people. The conclusion to be drawn is clear. We should not for one second underestimate the scale and difficulty of the task which confronts our forces. We haven't seen any missiles launched from those fixed sites. But Iraqi TV remains on the air, and it appears the Iraqi leadership can still communicate with people in the field. Saddam Hussein or the command element, I can't say Saddam Hussein himself, but the command element is still in control of military activity in the country. He is dead wrong. U.S. officials from the president on down say Iraqi officials from the president on down may be held personally responsible for any mistreatment of the more than 20 prisoners Iraq says it's holding so far. There are sounds of planes overhead. We don't know whose planes there are, but air raids... I'm scared. They're all waiting for some type of word. It has been a long night for us, a night none of us will ever forget. Conflicts between countries set the wheels of war in motion. Old allies have reunited, and new enemies have been created. Summits have brought together leaders of many nations working for peaceful solutions to world problems. Governments of the world, always challenged, sometimes changing, sometimes staying the same. News has no borders. It happens around the globe. There are events everywhere that affect your life. If you want the latest, most complete coverage of news from across the world, turn to CNN International Hour. 60 minutes of news with a global perspective, including interviews with experts who have insight to major events. And the CNN World Report, a look at news from inside other countries, the way it happens, uncensored and unedited. Join Ralph Wenge and Cheryl Atkinson for the most comprehensive report of news from around the world. International Hour, weekdays on CNN International. Tag, verehrte Zuschauer. Der Irak hat nach amerikanischen Angaben damit begonnen, die Ölfelder im besetzten Kuwait zu zerstören. Aus Luftaufnahmen des US-Militärs gehe hervor, dass einige Ölquellen und Vorratstanks in Brand gesetzt worden seien. Mittlerweile sollen die Alliierten etwa 10.000 Luftangriffe geflogen haben. Basra war heute ebenso Ziel schwerer Bombardierungen wie ein irakischer Marinestützpunkt bei Kuwait statt. Auch zwischen den Bodentruppen der multinationalen Streitmacht und des Iraks soll es zu Artilleriegefechten gekommen sein. Am Nachmittag feuerte die US-Luftabwehr von ihrem Stützpunkt in Dahran aus mehrere Patriot-Raketen ab. Augenzeugen berichteten, mindestens 3 irakische Scud-Raketen seien zerstört worden. Sirenenalarm in Saudi-Arabien vergangene Nacht gegen 2 Uhr. Irakische Scud-Raketen nehmen die saudi-arabische Hauptstadt Riad unter Beschuss. Eine von ihnen wird von einer Patriot-Abfangrakete zerstört. Eine Scud fällt ins Zentrum Riads, ohne jedoch zu detonieren. Bei weiteren Angriffen am frühen Morgen fallen 2 irakische Raketen auf unbewohnte Gebiete. 2 andere Scuds gehen in der Wüste nieder. Alle Raketen waren mit konventionellen Sprengköpfen bestückt. Nach Angaben aus Militärkreisen wurde niemand verletzt. Die massive Gegenwehr des Irak ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass in den ersten Tagen des Golfkrieges lediglich Attrappen von Raketenabschussbasen bombardiert worden sind. Im irakischen Fernsehen wurden wieder Kriegsgefangene gezeigt. Die US-Piloten müssen Auskunft über Auftrag und persönliche Daten geben. Außerdem führte das Fernsehen ausführlich Bilder von einer abgeschossenen alliierten Militärmaschine vor. Damit will der Irak demonstrieren, wie gut die Luftabwehr des Landes funktionieren soll. Seit 2 Tagen die ersten Aufnahmen des irakischen Präsidenten Saddam Hussein. Er und seine Führung werfen den multinationalen Streitkräften vor, die Dauerbombardierung hauptsächlich gegen Wohngebiete und zivile Ziele zu richten. Der sowjetische Präsident Gorbatschow und Lettlands Präsident Gorbunovs haben in Moskau über die Krise im Baltikum beraten. Näheres über das 2,5-stündige Treffen wurde nicht bekannt. In Moskau hieß es, das Gerede, Gorbatschow wolle Lettland seiner direkten Verwaltung unterstellen, entbehre jeder Grundlage. Der sowjetische Präsident hat für den Abend eine Pressekonferenz angekündigt. Bei der Erstürmung des lettischen Innenministeriums in Riga waren am Sonntag 5 Menschen ums Leben gekommen. In einer gemeinsamen Demarsch haben Bonn und Paris die sowjetische Führung aufgefordert, das Selbstbestimmungsrecht der baltischen Völker anzuerkennen. Die Botschafter beider Länder wurden beim sowjetischen Vizeaußenminister vorstellig und drückten ihm die Sorge ihrer Regierungen über die Gewaltanwendung in Litauen und Lettland aus. Meine Damen und Herren, der Irak soll heute mit der Zerstörung von Ölanlagen im besetzten Kuwait begonnen haben. Nach Darstellung amerikanischer Militärsprecher geht aus Luftaufnahmen hervor, dass einige Ölquellen und Vorratstanks im Wafra-Ölfeld gesprengt worden seien. Schwere Luftangriffe der Alliierten auf die südirakische Hafenstadt Basra wurden heute aus Iran gemeldet. Basra sei im Abstand weniger Stunden 2-mal so stark bombardiert worden, dass die Einschläge und Detonationen noch in der 40 Kilometer entfernt liegenden iranischen Stadt Khorramshahr zu spüren gewesen seien. Auch die Iraker feuerten wieder mehrere Skat-Raketen auf Riad und Dachan in Saudi-Arabien ab, so erst vor 1,5 Stunden. Dabei sollen nach Augenzeugenberichten aus Dachan 4 Skat-Raketen von der US-Luftabwehr vernichtet worden sein. Zuvor hatte uns Patrick Leclerc diesen Bericht aus Dachan überspielt. Die Iraker lassen nicht locker. Auch heute Nacht fielen wieder Raketen auf Saudi-Arabien, in letzter Minute vernichtet von den Abwehrgeschossen der Amerikaner. Da mehrere Alarme gegeben wurden, verbrachten die meisten Menschen die Nacht im Bunker. Wieder wurde niemand verletzt, wie durch ein Wunder. Am schwersten betroffen war Riad. Eine Scud-Rakete machte dort in der Straße eine Bauchlandung. Eigentlich hätte sie beim Abschuss in der Luft explodieren müssen. Experten rätseln noch über die Ursache. Die anderen landeten in unbewohnten Außenbezirken. Und auch, als es schon hellichter Tag war, ging es nochmal los, diesmal über Dachan. Bisher hatte Saddam Hussein nur nachts angreifen lassen. Erst kurz vor dem Ziel der US Airbase konnte die Rakete zur Explosion gebracht werden. Nach Meinung von Beobachtern hätte zum Treffer nicht viel gefehlt. Mit weiteren Angriffen ist zu rechnen, alle Raketen hatten nur konventionelle Sprengköpfe. Inzwischen wurde bekannt, dass der Irak damit begonnen hat, die kuwaitischen Ölanlagen zu bombardieren. Das hatte Saddam Hussein für den Fall angekündigt, dass eine Bodenoffensive bevorsteht. Es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Saddam Hussein die Bombardierung seiner Bodentruppen eindämmen will. Denn es ist jetzt mit einer gewaltigen Rauchentwicklung zu rechnen. Über die Rettungsaktion eines US-Bomberpiloten aus dem Irak berichtet dieser amerikanische Flieger. Danach habe sich der Pilot nach dem Abschuss über irakischem Gebiet mit dem Schleudersitz aus seiner Maschine katapultiert. Mit einem kleinen Sender habe er aus der Wüste um Hilfe gefunkt. Ein herbeigerufener Hubschrauber habe ihn in Sicherheit bringen können. Ein Kollege berichtet, die Rettungsaktion sei von einem herannahenden irakischen Lastwagen gestört worden. Das konnten wir nicht zulassen, sagt er. Der LKW ging in Flammen auf. Er fügt hinzu, unglücklicherweise war der Lastwagen zur falschen Zeit am falschen Ort. Auch am 6. Tag des Golfkrieges ist eine ausführliche Berichterstattung unmöglich. Zum einen unterliegen die Meldungen aus dem Kriegsgebiet weiterhin der Zensur. Und zum anderen gibt es immer noch keine Nachrichten darüber, was die Kampfhandlungen bisher an Tod und Verwüstung angerichtet haben. Das amerikanische Verteidigungsministerium bestritt heute Vorwürfe, Angaben über die Auswirkungen der Luftangriffe zurückzuhalten. Man habe selbst nicht viele Informationen, sagte ein Sprecher des Ministeriums und führte unter anderem den wolkenverhangenen Himmel über dem Süden des Irak und über Kuwait zur Begründung an. In der Bundesrepublik wächst die Kritik an den Demonstrationen gegen den Golfkrieg. Nach der Bundesregierung warnte heute auch der SPD-Vorsitzende Vogel vor antiamerikanischen Tönen. IG Metall-Chef Steinkühler appellierte ebenfalls an die Friedensbewegung, nicht die USA zum Aggressor am Golf zu stempeln. In Israel sind die Menschen zu ihrem normalen Alltag zurückgekehrt. Der Autoverkehr auf den Straßen an der Mittelmeerküste sei fast wieder normal gewesen, berichten die Nachrichtenagenturen. Die Fabriken in Israel arbeiten auf Hochtouren, um die Produktionsausfälle der vergangenen Tage wieder auszugleichen. In Deutschland steigen die Zahlen von Kriegsdienstverweigerern sprunghaft an, wusste heute der Beauftragte der katholischen Kirche für Wehrdienstverweigerer zu berichten. Und Kardinal Meißner, der Erzbischof von Köln, hat die Friedensgebete und Friedenswachen der katholischen Jugend in seinem Sprengel ausdrücklich unterstützt. Der Krieg am Persischen Golf, auch heute wieder Schwerpunkt unserer Berichterstattung aus Amman, Washington, Bonn und Köln. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung in den baltischen Staaten, informieren über den neuen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg und über die Verhandlungen des Bundesverfassungsgerichtes über die Enteignungen in Deutschland zwischen 1945 und 1949. Zum Golfkrieg. Am Telefon ist nun mein Kollege Ulrich Tilgner in Amman, der aus der jordanischen Hauptstadt den Krieg am Golf beobachtet. Die Agenturen melden, dass die Irakis wieder mit Scud-Raketen auf Dahran und andere Bereiche in Saudi-Arabien schießen. Was können Sie in Amman jetzt dazu berichten, Herr Tilgner? Ja, Herr Gärtler, es ist offensichtlich so gewesen, dass zumindest 3 der Scud-Raketen über Dahran abgeschossen worden sind. Journalisten haben gesehen, wie mehrere Patriot-Antiraketen-Raketen abgefeuert wurden. Das Ganze hat ungefähr vor 1 Stunde stattgefunden. Ob es dann noch an anderen Stellen Einschlägen von Raketen gegeben hat, die nicht abgeschossen wurden, kann man zurzeit nicht sagen. Aber sicher ist, es hat einen erneuten Raketenangriff gegeben. Heute Morgen waren ja bereits 6 Raketen vom südlichen Irak aus auf Ziele in Saudi-Arabien abgefeuert worden. Es war da, heute Morgen war nur eine einzige Scud-Rakete abgeschossen worden. Der Irak setzt die Angriffe fort. Offensichtlich will man endlich eine dieser Raketen in eine der irakischen Städte, sei es nun Saudi-Arabien oder Daran, ins Ziel bringen, um die gleiche Wirkung zu erzielen, die man ja auch mit den Angriffen auf Tel Aviv erzielt hat. Ich glaube, der Bevölkerung im eigenen Lande soll gezeigt werden, dass der Irak weiterhin stark ist und dass die Kampfkraft des Landes noch nicht gebrochen ist. Zur Bevölkerung im eigenen Land, Herr Tilgner. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört und ich habe es eben auch noch mal gesagt. Der SPD-Abgeordnete Manfred Opel sagt, unter Berufung auf amerikanische Militärexperten, es habe bereits jetzt 300.000 Tote im Irak gegeben. Was können Sie aus Ihrer Nähe zum Kriegsschauplatz dazu sagen? Herr Gärtner, man kann es nicht beurteilen. So schlimm es ist, der Irak deckt völlig jede Berichterstattung über die Opfer im eigenen Lande zu. Vor 10 Minuten hieß es im irakischen Rundfunk, 3 Mitglieder der Präsidentengarde seien gestorben. Dabei kann man davon ausgehen, dass die tagelangen Angriffe auf diese Präsidentengarde, es sind ja immerhin 100.000 Soldaten, zu wesentlich größeren Todes- und Verletztenzahlen geführt haben. Denn es gibt ja Berichte, dass bereits an dem ersten Tag nach dem Angriff mehrere hundert Verletzte in kuwaitische Krankenhäuser eingeliefert worden sind. Radio Bagdad hat erklärt vor 10 Minuten, 3 Menschen, 3 Mitglieder der Präsidentengarde seien getötet worden. Ich glaube, daran kann man schon erkennen, wie in Bagdad Propaganda betrieben wird. Über die eigenen Verluste soll eben überhaupt gar nichts erzählt werden. Aber unbestritten ist wohl doch, Herr Tilgner, dass die Menschen aus dem Kriegsgebiet fliehen. Wohin fliehen sie und wie viele sind es? Die Flüchtlingszahlen nach Jordanien sind ja genau bekannt. Es sind insgesamt 4.000, die seit dem vergangenen Donnerstag hier in Jordanien eingetroffen sind. Jordanien hatte ja die Grenzen am Freitag wieder geöffnet. Es sind doch wesentlich weniger Flüchtlinge, als man erwartet hatte. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Diejenigen, die vor dem Krieg Angst hatten, waren bereits vorher gekommen. Und zum anderen wird es derzeit immer schwieriger, Transportmöglichkeiten von Bagdad, das ist ja immerhin eine Stadt, die von hier aus etwa 980 Kilometer entfernt ist, zu bekommen. Ich glaube, die Transportprobleme verhindern, dass mehr Leute kommen. Und die Iraker selbst dürfen ja nicht nach Jordanien ausreisen. Sie gehen über die grüne Grenze in den Iran. Und man kann davon ausgehen, dass mindestens 10.000 Menschen, also irakische Staatsbürger, bisher in den Iran geflohen sind. Aus dem Iran kommen ja auch die meisten Meldungen über die großen Zahlen der Toten und Verletzten. Es sind vor allen Dingen Oppositionsgruppen, die erklärt haben, dass bei einzelnen Angriffen auf die Städte Mosul und Kirkuk, das sind 2 Städte im Norden des Iraks, Hunderte von Zivilisten getötet worden seien. Die Oppositionsgruppen generell nehmen eine immer stärkere Haltung gegen die US-Aggressionspolitik, wie sie es nennen, gegenüber dem Irak ein. Sie sagen, das Land wird zerstört, die Bevölkerung wird bei systematischen Bombenangriffen ums Leben gebracht. Das ist eigentlich überraschend, weil doch vor Wochen die Opposition noch darauf gehofft hatte, dass Saddam Hussein durch einen möglichen Krieg geschwächt würde und dass dann ihre Stunde gekommen sei. Aber offensichtlich sind die Angriffe so stark, dass auch die Opposition jetzt Front macht gegen die Fortsetzung des Krieges. Ganz kurze Frage noch zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Tilgner. Die Luftangriffe auf Irak haben nach Angaben eines Mitglieds des sowjetischen Generalstabs ihre Ziele bis zu 90% verfehlt. Darauf verweist die sowjetische Agentur Interfax. Das wird jetzt berichtet. Ist das auch so eine Spekulationsangabe? Ich glaube schon. Es ist aber sicher, dass der Irak einen großen Teil seiner Luftwaffe und auch seines Raketenpotenzials unterirdisch gelagert hatte und dass diese Waffensysteme später bzw. die Raketen bereits jetzt eingesetzt werden können. Unbekannt ist eben, was ist im Einzelnen mit der Kommunikation passiert, der irakischen Militärkommunikation. Auch dort gibt es Einschätzungen des britischen Generalstabs, dass nur ein Teil dieser Verbindungssysteme getroffen worden sei bisher. Man kann sagen, dass die ersten 5 Tage der Luftangriffe nicht die Erfolge gebracht haben, die die Amerikaner sich erhofft hatten und auch nicht das eingetreten ist, was am Donnerstagmorgen gesagt wurde, dass die irakische Armee sehr, sehr schnell ihren Widerstand einstellen müsste. Der Irak ist sowohl was die Luftwaffe als auch was die Raketen angeht nach wie vor in der Lage, diese Systeme einzusetzen. Unklar ist, was mit den 400.000 Soldaten an der Front ist, aber auch in diesem Fall muss man davon ausgehen, dass diese Soldaten trotz der Angriffe weiter kampffähig sind. Vielen Dank nach Amman für diesen Bericht. Und wir haben es ja gerade gehört, Gerüchte gibt es in diesen Tagen Hunderte und Tausende. Bereits in der vergangenen Woche zum Beispiel wurde aufgeregt gemeldet, die Familie Saddam Husseins sei nach Mauretanien geflüchtet. Dies wurde kurze Zeit später dementiert. Mein Kollege Rolf Clement hat heute aber nachgefragt und recherchiert und dabei ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass die Familie des irakischen Diktators tatsächlich das Land verlassen habe. Hier sein Bericht. Nachdem es in den vergangenen Tagen des Öfteren Gerüchte um den Verbleib der Familie Saddam Husseins gegeben hat, haben wir jetzt Informationen, dass sie sich in der Schweiz befindet. Wie der Deutschlandfunk aus deutschen Quellen, also solchen, die nicht zu den Konfliktparteien am Golf gehören und somit kein Eigeninteresse an Desinformationen haben, erfahren hat, ist die Familie Husseins mit zumindest einem Teil der Angestellten vor Ablauf des UNO-Ultimatums mit 4 größeren Flugzeugen in Bagdad abgeflogen. Zunächst seien die Maschinen in Richtung auf Mauretanien geflogen, hätten dann aber über dem Mittelmeer nach Europa abgedreht. Sie seien in der Schweiz gelandet. Seit Tagen gibt es auch in der Schweiz Spekulationen über den Aufenthaltsort der Familie Hussein. Ein Halbbruder Saddam Husseins ist in Genf als UNO-Botschafter tätig. Er nahm auch an den Gesprächen zwischen Iraks Außenminister Assis und US-Außenminister Baker am 9. Januar teil. Auch der Schwiegervater Saddam Husseins lebt in der Alpenrepublik. In den 4 Maschinen sollen sich nach unseren Informationen nicht nur Personen, sondern auch Frachtgüter befunden haben. Damit finden ebenfalls schon aufgetauchte Gerüchte eine Bestätigung, nach der die Familie Husseins mit ihrem Hab und Gut, also auch mit Wertgegenständen und vielleicht Geheimakten, das Land verlassen hat. Darüber hinaus berichtet morgen eine große deutsche Boulevardzeitung, ein Exil-Iraker habe gestern in Gstaad einige Mitglieder der Familie eindeutig gesehen. Zudem soll diesen Informationen zufolge die irakische UNO-Botschaft in Genf ein größeres Haus für einen längeren Aufenthalt zu mieten suchen. Na, mal sehen, was daraus noch alles wird. Die Berichterstattung über den Golfkrieg, meine Damen und Herren, leidet eben auch darunter, dass die Regierungen der kriegführenden Staaten mit Informationen sehr geizig sind. Außerdem unterliegen die Berichte der Korrespondenten aus Saudi-Arabien der Zensur. Dennoch kommt man hier und da an zusätzliche Hinweise, wie zum Beispiel meine Kollegin Marianne Limberg, die sich in London umgehört hat. Obwohl fast rund um die Uhr über den Golfkrieg berichtet wird, sind konkrete Informationen über die Wirksamkeit der alliierten Offensive rar. 80% aller Einsätze seien erfolgreich, behaupten Militärs. Aber das heißt tatsächlich nichts anderes, als dass die Tornados oder Jaguars ihre Bomben abgeworfen und die Raketen auf den Weg gebracht wurden. Es besagt nicht, dass sie eine militärische Einrichtung etwa auch zerstört hätten. Die Demokratische Partei Kurdistans, deren Hauptquartier sich im Londoner Exil befindet und die über gute Verbindungen zum Irak verfügt, hat jetzt einen Überblick über Kriegsschäden im Irak vorgelegt. Die alliierten Bomben haben danach Militärflugplätze, das Kommunikationssystem und die nicht konventionelle Waffenproduktion schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Luftangriffe konzentrierten sich auf das Zentrum der irakischen Rüstungsindustrie am Rande Bagdads, südlich von Mosul und südwestlich von Kirkuk. Die Demokratische Partei Kurdistans nennt im Einzelnen unter anderem folgende Ziele, die getroffen und zerstört wurden: den Präsidentenpalast, das Hauptquartier der Baath-Partei, das Verteidigungsministerium, das Generalkommando der Streitkräfte, das Kommunikationszentrum der Armee und das Hauptquartier des Nachrichtendienstes. Außerdem zählt das Papier ein Atomforschungszentrum, ein biologisches Forschungszentrum und 3 chemische Produktionsstätten auf. Eines der Ziele der Offensive ist ja die Vernichtung des Potenzials an chemischen und biologischen Waffen, das Saddam Hussein angehäuft hat. Wie weit dies bisher gelungen ist, geht aus den Angaben der kurdischen Opposition nicht hervor. Sie räumt ein, dass es unmöglich sei, das Ausmaß der Zerstörungen zu quantifizieren. Bereits im Oktober letzten Jahres hatten die Kurden darüber berichtet, dass der Irak eine Reihe militärischer Anlagen verlagert hat. Und in den letzten Tagen hat Saddam Hussein offensichtlich große Teile der Luftstreitkräfte ebenfalls in die nördlichen Landesteile abgezogen. Wie ungeheuer schwierig es für die Alliierten ist, die Schlagkraft der Iraker zu dezimieren, belegen der BBC zufolge neueste Informationen britischer Rüstungsexperten. Der Irak verfügt nach diesen Angaben im Norden über ultramoderne Superbasen und unterirdische Bunker mit meterdicken Stahl- und Betonmauern, womöglich auch über unterirdische Chemiewaffenlager und Forschungszentren, die den Bomben und Raketen der Amerikaner, der Briten und ihrer Verbündeten bisher widerstehen. Wie einen Großteil seiner Waffen hat Saddam Hussein auch dies wohl dem Westen zu verdanken. An der Konstruktion der bombensicheren Superbasen sollen britische Ingenieure mitgewirkt haben. Nach wie vor weiß die Öffentlichkeit so gut wie nichts über die Menschenleben, die dieser Krieg gekostet hat. Die Exilkurden bestätigen, dass Tausende die in der Nähe militärischer Anlagen liegenden Wohngebiete fluchtartig verlassen haben und in kleinere Landstädte geflohen sind. Viele sind notdürftig in Zelten untergebracht. Zehntausende seien aus Bagdad in kurdische Städte geflohen, heißt es. Zivilisten seien vor allem bei dem Bombardement Bagdads ums Leben gekommen. Die irakischen Behörden wagten jedoch nicht, die Zahlen zu veröffentlichen, aus Angst vor nicht kalkulierten Reaktionen der Bevölkerung. Meinung und Information über den Golfkrieg werden weiterhin vorwiegend in den USA gemacht von der Fernsehgesellschaft CNN ebenso wie von der US-Regierung. Eine Tageszusammenfassung aus Washington nun von Hans Tschech. Dichter schwarzer Rauch liegt über brennenden Ölanlagen im Süden von Kuwait. Die Iraker haben nach Angaben des Pentagon Ölquellen und Vorratstanks im Al-Wafra-Ölfeld in Brand gesetzt, und zwar vermutet das Pentagon absichtlich. Der aufsteigende Rauch behindert Luftoperationen der Alliierten in diesem Gebiet. Bei der täglichen Pressekonferenz in Saudi-Arabien erklärte ein amerikanischer Militärsprecher, man sei weiter sehr zuversichtlich, die Operation Wüstensturm laufe nach Plan. Die Alliierten hätten bisher über 10.000 Einsätze geflogen. Ein Hauptziel ist derzeit offenbar die irakische Stadt Basra, nördlich von Kuwait am Shatt el-Arab. Dort befindet sich ein Hauptquartier der irakischen Streitkräfte. Die Bombeneinschläge waren nach einem Bericht aus dem benachbarten Iran noch in 40 Kilometer Entfernung zu spüren. Der US-Sprecher bei der Pressekonferenz in Saudi-Arabien erklärte, Bodentruppen seien in die Kämpfe noch nicht verwickelt, doch gerieten alliierte Einheiten von Zeit zu Zeit unter irakisches Artilleriefeuer. Erneut hatte Irak Scud-Raketen nach Saudi-Arabien abgefeuert, diesmal insgesamt 6. Sie wurden in der Luft von Patriot-Abwehrraketen zerstört oder landeten in unbewohntem Gebiet. Das Pentagon bestätigte inzwischen, dass die 1 Million Dollar teure Patriot-Rakete nur dann eingesetzt wird, wenn wirklich Gefahr besteht, nicht aber, wenn anfliegende Scuds aufs Meer oder auf unbewohntes Gebiet zusteuern. Im Persischen Golf hat die amerikanische Marine einen irakischen Minenleger angegriffen. Das Schiff sinke, erklärte ein Sprecher der US-Marine. Verschiedene Äußerungen verstärken den Eindruck, dass die Alliierten jetzt mit einer relativ langen Dauer des Kriegs am Golf rechnen. Von Wochen, wenn nicht Monaten, sprach der amerikanische Verteidigungsminister Cheney gestern, und sein Pressesprecher sagte heute, man sei immer davon ausgegangen, dass der Irak nur in einer umfassenden Luft-, Land- und Seeoperation aus Kuwait vertrieben werden könne. Der Sprecher wies den Vorwurf zurück, das Pentagon halte Erkenntnisse über die Auswirkungen der Bombenangriffe im Irak und in Kuwait unter Verschluss. Das stimme nicht, sagte Sprecher Pete Williams und fügte hinzu, wir haben auch nicht viele Informationen. Je häufiger in diesen Tagen die Amerikaner Luftangriffe auf den Irak, auch von Stützpunkten in der Türkei aus, starten, desto mehr verstärkt sich in Deutschland die Auseinandersetzung, wann denn nun ein NATO-Fall eintreten könnte, bei dessen Verkündung auch Bundeswehrsoldaten gegen den Irak eingesetzt werden müssten. Hans-Jörg Krieger fasst die Bonner Diskussionen zusammen. Folgt man der jüngsten Einlassung des Bundesverteidigungsministers, dann tobt in Bonn zurzeit ein Streit um des Kaisers Bart. Gerhard Stoltenberg erklärte in einem Fernsehinterview eine Aggression des Irak gegen den NATO-Staat Türkei für sehr unwahrscheinlich. Und dies alleine schon wegen der klaren Überlegenheit der türkischen Streitkräfte im Grenzgebiet. Was den sogenannten Bündnisfall angeht, also den Fall des nach seiner Meinung so gut wie ausgeschlossenen Angriffs auf die Türkei, so begnügt... Personal werden von einer Reihe von Rotkreuzgesellschaften vorbereitet und sind auch in diesen Tagen einsatzbereit. Welche Rolle soll denn bei diesen Vorbereitungen das Deutsche Rote Kreuz spielen? Sie stehen sozusagen in den Startlöchern. Das ist richtig. Wir bereiten gegenwärtig vor, dass möglicherweise am Montag schon ein Vorkommando in den Iran geht. Wir sollen dort ein Lager errichten für etwa 40.000 Flüchtlinge mit medizinischer Komponente. Dies ist möglicherweise die erste Phase. Weitere Anforderungen, vor allem im medizinischen Sektor, werden von uns erwartet. Und Sie erwarten, dass zunächst einmal das Einsatzland Iran sein wird? Es gibt eine Arbeitsteilung im Internationalen Roten Kreuz. Die Niederländer und Belgier beispielsweise bereiten sich auf einen Einsatz in Syrien vor. Das IKRK selbst, soweit möglich, im Irak Kuwait. Für das Deutsche Rote Kreuz ist gegenwärtig der Iran vorgesehen. Wie muss man sich einen solchen Einsatz für das Deutsche Rote Kreuz denn logistisch vorstellen? Wir sind jetzt im Lagezentrum in Meckenheim bei Bonn und hier ist eine, ja, glaube ich, ungewöhnliche Ruhe, zumindest für einen Laien wie mich. Wie wird denn dies alles geschehen? Dies wird ja die Zentrale sein. Hier ist das Lagezentrum. Das Lagezentrum ist rund um die Uhr besetzt, am Tage etwa mit 10 Mitarbeitern. Wir müssen etwa 30 Personen 10 Krankenschwestern, 2 Ärzte, Logistiker und andere aus dem Bundesgebiet heranziehen. Sie müssen eingewiesen, eingekleidet werden, sie müssen eine Schutzausstattung erhalten. Dies erfordert ganz umfangreiche Vorarbeiten. Gegenwärtig werden aus einer Reihe von Katastrophendepots des Deutschen Roten Kreuzes Materialien zusammengeführt, ebenso Materialien beschafft, auch auf dem Markt. Dies setzt eine umfangreiche, außerordentlich intensive organisatorische Vorbereitung voraus. Sie würden also dann neben den Materialien auch Personal schicken, sollte der Einsatzbefehl an diesem Wochenende kommen? Das ist richtig. Wir haben gegenwärtig 30 Personen im Standby, das heißt, die innerhalb der nächsten 36 Stunden bereit und in der Lage sind,